Ich erwarte Katja im Café. Wir fahren per Droschke nach Saint-Cloud, setzen uns vor die Restauration und trinken, bis es Zeit zur Rückkehr ist. Wir dinieren zusammen bei Marguerite, fahren um 1 Uhr auf meine Stube, wo ich sie auffordere, sich zu Bett zu legen. Sie trägt ein nagelneues Seidenkleid aus dem Louvre, das ihr zu kurz und deshalb mit 100 Stecknadeln festgesteckt ist. Der Schlitz ist sogar vernäht. Ich demoliere das ganze Kunstwerk und werfe sie ins Bett. Trotz des guten Abendessens mit Champagner gelange ich nicht über 2 Opfer hinaus, woran ihre verfluchte Manier schuld sein mag, die Unterkleider nicht ausziehen zu wollen.